Nummer 5. Hallo Fatima, Katja hier. Du, ich bin total im Stress. Ich muss für das Fest heute Abend noch unbedingt mein Kleid bügeln. Und gerade ist mein Bügeleisen kaputt gegangen. Kann ich vielleicht heute Nachmittag zu dir kommen und deines benutzen? Und dann können wir ja schnell noch einen Kaffee zusammen trinken. Bitte ruf sofort zurück. Danke. Hallo Fatima, Katja hier. Du, ich bin total im Stress. Ich muss für das Fest heute Abend noch unbedingt mein Kleid bügeln. Und gerade ist mein Bügeleisen kaputt gegangen. Kann ich vielleicht heute Nachmittag zu dir kommen und deines benutzen? Und dann können wir ja schnell noch einen Kaffee zusammen trinken. Bitte ruf sofort zurück. Danke.